Es sind leise Tiere. Das sind keine lauten Tiere. Sehr leise Tiere. Die Spinne ist absolut lautlos. Spinne, Spinne. Sie macht ja kein Geräusch. Spinne, Spinne. Es sind leise Tiere. Aber sie sind da, fast immer. Wenn die Tiere in Paarungsstimmung sind, dann trommeln die. Kaum hörbar, aber sie trommeln. Und sie zischeln. Kaum hörbar. Spinne, Spinne. Das Spinnenmotiv ist ein so weit gefächerter, verzweigter Komplex. Man könnte ihn auch als ein Netzwerk bezeichnen. Als Netzwerk ineinander verwobener Fäden. Als Fangnetz mit zähen Klebfäden. Als Gespinst, das ihre Opfer unaufhaltsam in sich verwickelt. Als Hirngespinst, aus dem kein roter Faden heraushilft. Netzgespinste. Eine kleine Kulturgeschichte der Spinne. Feature von Rolf Kanzen. Die Motivation, mich mit Stimmen... Mit Spinnen. Stimmen, Spinnen, Spinnen. Die Motivation, mich mit Spinnen zu beschäftigen. Wenn Spinnen Stimmen spinnen. Wer denn anders als wir Spinnen dürfte mit dem Menschen minnen? Nochmal, die Motivation, mich mit Spinnen zu beschäftigen, liegt in dem Umstand begründet, dass Spinnen heftige Emotionen auslösen bei den Menschen. Einblick in den Geist gewinnen. Geistesforscher durch uns Spinnen. Spinnen gelten als besonders ekelig und als besonders giftig, vor allen Dingen hier in Europa. Aber in Europa gibt es keine wirklich giftigen Spinnen. Die giftigste Spinne in Europa ist die schwarze Witwe und die Giftwirkung entspricht etwa dem einer Biene. Und vor Bienen fürchten sich die Menschen auch nicht so sehr wie vor Spinnen. Darum habe ich mich... Professor Dr. Dr. Bernd Rieken. Habe ich mich dafür interessiert. Bernd Rieken ist Psychoanalytiker und Volkskundler, lehrt am Sigmund-Freud-Institut in Wien und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Arachne und ihre Schwestern. Eine Motivgeschichte der Spinne von den Naturvölkern bis zu den Urban Legends. Alles, was am Menschen innen, zieht nach außen durch uns Spinnen. Menschen berichten oftmals von Ängsten gegenüber Spinnen. Sie kommen auch in Träumen vor, teilweise als dämonische Wesen. Und da liegt dann oftmals, im Sinne von C.G. Jung, hinsichtlich des archetypischen Bildes der großen Mutter oder auch in freudianischer Hinsicht, sind Zuordnungen vorhanden, die von der großen Macht der Frau oder der Mutter ausgehen. Die Spinne ist ein archetypisches Bild. Eine a priori gegebene Möglichkeit der Vorstellungsform. Eine Art Urbild. Ein der menschlichen Psyche eingebranntes Muster, das in allen Kulturen präsent bleibt. Das meinen jedenfalls die an Carl Gustav Jung orientierten Tiefenpsychologen. So wie es C.G. Jung in seiner Archetypenlehre beschrieben hat, dass das archetypische Bild der großen Mutter sowohl positive als auch negative Eigenschaften in sich vereint. Und die Spinnenfrau verkörpert die große Mutter. Magische Autorität, weise jenseits des Verstandes, gütig, fruchtbar, nahrungsspendend, wiedergebärend. Aber auch geheim. Abgründig, verborgen, angsterregend, verschlingend, verführend. Die große Spinnenmutter zerstört die Welt und erschafft sie immer wieder neu. Die Spinne frisst also die Klebfäden auf, produziert wieder neue Klebfäden, weil im Laufe des Tages natürlich durch Staub und Ähnliches sich diese Klebfähigkeit, auch durch Austrocknung, sich diese Klebfähigkeit herabgesetzt wird. Deswegen wird das Ding halt jeden Tag neu gebaut. Die große Spinne spinnt die Geschicke der Welt und vernetzt ewig Tod und Leben, Leben und Tod. Eine dicke, liebevolle, grausame Mama. Eine der bekanntesten Künstlerinnen der Gegenwart, Louise Bourgeois, schuf riesige, mehr als 10 Meter hohe, bedrohlich wirkende Spinnenskulpturen aus Stahl und Bronze. Sie nannte sie Maman, Mutter. Die Künstlerin, sie starb 2010, erklärte, sie wolle damit an ihre Mutter erinnern, eine Weberin, die die Netzwerke alter Gobelins restauriert habe. Spinne, Maman, Spinne. Die Spinnenmama nutzt das ständig restaurierte Netz als Mordwerkzeug. Und sie ist eine sadistische Kannibalin und macht in ihrem Hunger auch vor dem Vater ihrer Kinder nicht Halt. Ich habe also versucht, die letzte Woche zu verpaaren. Er will noch nicht so richtig. Spinnen gelten ja eben so als Menschenkiller. Spinnen, jedenfalls die mythologischen, die hirngespinstigen, sind archaisch weiblich, mächtige Frauen- und Muttertiere. Die Spider-Männer zählen nicht. Die Männchen sind nur ein Viertelchen von denen. Die gesponnenen Fangnetze der mächtigen und gefährlichen Spinnenfrauen leben im kulturellen Gedächtnis des Abendlandes und werden gut gefüttert mit Angstlust. Die Dinge, die uns emotional bewegen, rufen oftmals nicht nur Ängste hervor, sondern auch ein gewisses Lustempfinden. Wer denn anders als wir Spinnen dürfte mit dem Männchen minnen? In dieser Hinsicht halte ich derartige Geschichten von Spinnen, wo die Frauen die Männer gewissermaßen zum Fressen gern haben und sie vernaschen, in einem wortwörtlichen Sinn, durchaus für prototypisch. Wenn sie sie mögen, fressen Spinnenweibchen ihre Männchen gleich nach oder während der Paarung. Spinnen gelten ja eben so als Männchenkiller. Wir kennen dieses berühmte Beispiel der schwarzen Witwe, die ich da hinten stehen habe. Da hinten links in einem Terrarium auf dem Regal. Volker von Wirth hat sie mitgebracht aus Kroatien. Er hat viele Spinnen, lebende in freundlichen Terrarien und in schnöden, erdgefüllten Plastikbehältern. Eine riesige Seidenspinne lebt frei in ihrem Radialnetz. Dazu kommen schrankweise tote in Alkohol eingelegte Spinnen. Volker von Wirth ist Arachnologe, ein Spinnenbücher schreibender Spinnenkundler und Vorsitzender der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft. Er veranstaltet Tagungen zu Spinnen, hält Vorträge zu Spinnen, publiziert in der Spinnenzeitschrift Arachne. Kurzum, er weiß alles über Spinnen, vor allem über asiatische Vogelspinnen. Sicherlich ist es bei denen so, dass eben bei vielen Paarungen die Männchen diese Paarung oder den anschließenden Fluchtansatz nicht überleben. Spinnenmänner. Manche Spinnenarten sind sogar so, dass das Männchen getötet werden muss, damit das Sperma übertragen wird. Und erst durch den Beißreflex oder durch den Biss des Weibchen ist er in der Lage, sein Sperma abzugeben. Im Nu war der Spinnerich als armer Sünder gepackt. Eingesponnen, angebissen und ausgesaugt. So beobachtete es Wilhelm Blösche, Männchen empathisch und anthropomorph, in seinem 1898 erschienenen Werk Das Liebesleben in der Natur. Eingesponnen, angebissen und ausgesaugt. Ich glaube nicht, dass der Spinnerich sich freiwillig umbringen lässt. Also, er kann ja nicht anders. Er muss einfach. So wird der kleine Tod zum Großen. Obwohl der Spinnerich noch nicht einmal einen Penis hat. Er spinnt ein Netz, befördert sein Sperma darauf, saugt es dann mit Spezialbehältnissen auf, kriecht unter das Weibchen, schiebt es ihr von unten in den Leib und wird dann genüsslich vernascht. Der arme Spinnerich. Die Spinnenmännchenfresserei passiert weltweit und kulturübergreifend. Bei den Prärie-Indianern Nordamerikas wird es beschrieben, bei den Tirolern und auch bei den Aborigines in Australien. Das erzählt jedenfalls ein Ethnologe. Die Spinnenfrau beobachtet einen Jäger, verwandelt sich in eine schöne junge Frau, lädt ihn zum Essen ein und überredet ihn, eine Liebesnacht mit ihr zu verbringen. Ist er nach dem Geschlechtsverkehr eingeschlafen, nimmt sie ihren Jamswurzelgrabstock, der an einem Ende spitz zuläuft, und sticht, nachdem er aufgewacht ist, zu. Auf diese Weise tötet sie viele Männer und verspeist sie. Das ist natürlich bei uns Terrarianern anders. Da wird versucht, die Männchen zu retten. Doch eines Tages kommt ein Held, sticht ihr durchs Herz und die Frau verwandelt sich in eine Spinne, die nun auf Kiefern lebt und ihr feines Netz von Baum zu Baum spinnt, in dem sich viele Opfer verfangen. Die Frau entwickelt dann einsaugende Kräfte und verschlingt den Mann dann zu Gänze. Einblick in den Geist gewinnen, Geistesforscher durch uns spinnen. Eine gewisse Lust am sadomasochistischen Vergnügen, sich aufzulösen, ganz einzuwerden, mit der Mutter bzw. mit der Frau in diesem Fall. Es ist auch ein Nachhall an Vorstellungen vom verlorenen Paradies, dass man gewissermaßen in die Höhle, in den Mutterleib zurückfällt. Der Eros schlägt um in den Thanatos, die Lust in Tod. Das mag ein wenig abstrus klingen, aber aus psychoanalytischer Sicht klingt es einigermaßen plausibel. Vor allen Dingen, wenn man an den Begriff Angstlust denkt. Wer denn anders als wir Spinnen? Vielleicht ist es mit diesem Kannibalismus, ja, muss man sagen, also die eigene Art auffressen. Vielleicht ist das wirklich ein Punkt, den wir der Spinne übel nehmen. Pfui, Spinne. Und schon sind sie und ihr Gespinst im Staubsauger verschwunden. Schlimm wird es nur, wenn jemand von einer Spinne im Schlafzimmer träumt, die sich langsam abseilt und dann brutal beseitigt wird. Wer so etwas träumt, schreibt einer der Gründungsväter der Psychoanalyse, Karl Abraham, hat ein Problem mit starken Frauen bzw. mit mächtigen Müttern. Die hängende Spinne und der Faden repräsentieren das männliche Genitale der Mutter. Die schaukelnde Bewegung und die Annäherung an den Träumer bedeuten Erektion und sexuellen Angriff. Karl Abraham spinnt weiter am psychoanalytischen Faden. Die Spinne symbolisiert die phallische Mutter, ihr Spinnengewebe die weibliche Schambehaarung. Die unbewussten Fantasien des Patienten richteten sich auf die Gefahr, von der Mutter im inzestuösen Verkehr getötet zu werden. Doch wenn derlei Spinnfäden nichts anderes sein sollten als Verstrickungen ins eigene psychoanalytische Netz, also nichts anderes als Spinnereien, Hirngespinste, warum hat sich der Mensch die Spinnen so verekelt im christlichen Abendland? An ihrem Gift kann es eigentlich nicht liegen. Die allermeisten, bis auf wenige Ausnahmen, Spinnen haben tatsächlich einen Giftapparat, wo auch Gift produziert wird. Die allerwenigsten von diesen Spinnen sind aber für den Menschen beeinträchtigend giftig. Unangenehm sind schwarze Witwen. Sie weben ihr Netz auf Wiesen oder in Getreidefeldern. Greifen die Bauern nach dem gesenzten oder gesichelten Gras oder Korn, dann stören sie die schwarzen Witwen und sie beißen zu und verabreichen ihr Gift. Der schmerzhafte Biss lässt dann die Menschen tanzen. Und weil man die kleine schwarze Witwe irrtümlich für die größere Tarantel hielt, tanzten sie Tarantella, um den Schmerz zu vertreiben. Meistens funktionierte diese Schmerztherapie, jedenfalls bei den in Europa und Asien lebenden Spinnen. Ihre Bisse sind nicht gefährlicher als Insektenstiche. Es gibt also eine Handvoll Spinnen weltweit, die tatsächlich eben diese Potenz hätten, also unter Umständen einen Menschen zu töten, aufgrund der Giftwirkung. Doch die sind selten und leben nicht in Europa. Warum also Spinnenangst? Ja, die Spinnenfurcht gehört zu den Phobien. Meint berufsbedingt der Psychoanalytiker Bernd Rieken. Ich glaube, dass dieser Ekel vor Spinnen, das hat mit Wissen, hat das eigentlich relativ wenig zu tun. Hanne Kulessa weiß eine Menge über Spinnen in der Literatur. Sie hat eine Anthologie herausgegeben. Die Spinne. Schaurig schöne Geschichten. Mit Überlegungen zur Spinnenfurcht. Es gibt eigentlich keinen Grund, Angst vor Spinnen zu haben. Ja, das weiß ich mit dem Kopf. Und trotzdem ist sie da, obwohl ich doch irgendwie ein relativ vernünftiger Mensch bin. Kann ich das nicht abschaffen? Eine arachnophobe Spinnenliteraturforscherin. Sie haben nichts Rundes, Kompaktes. Und das ist schon mal das erste Problem. Runde Formen machten keine Angst, meint die Spinnenexpertin Hanne Kulessa. Das suggeriere Freundlichkeit, Harmlosigkeit. Und das zweite Problem ist, dass sie absolut unberechenbar sind. Also Spinnen tauchen auf einmal auf, sie sind auf einmal da. Und sie können sich bewegen, ohne dass man diese Bewegung einschätzen kann. Sie können vorwärts, rückwärts, seitwärts laufen. Und sie können sich natürlich an ihrem Faden von irgendwo herablassen, was ganz infam ist, weil wenn man da irgendwo sitzt und plötzlich hat man eine Spinne vor Augen, das ist einfach nicht schön und das löst einen Schrecken aus. Riesige Hirne biegen sich über ihr dann und wann, sehen die Fäden fliegen, die die alte Spinne spannen. Wer denn anders, als wir spinnen? Niemand anders. In alten Mythen spinnen sie den Lebens- und Schicksalsfaden, ziehen die Fäden, verknüpfen sie und halten sie in den Händen, die Schicksalsgöttinnen. Sie sind Spinnerinnen, Weberinnen. Spinnen symbolisieren sie. Die eine flocht den Faden, die zweite maß ihn, die dritte schnitt ihn ab. Sie spinnen nicht nur den Lebensfaden des einzelnen Menschen, sie spinnen den Lebensfaden allen Lebens. Allgemein bekannt ist ja das Motiv des roten Fadens, den man verlieren kann, der zurückgeht, dieses Motiv auf die Vorstellung des Lebensfadens, des Ariadnefadens und eigentlich auf jenen vorolympischen Götterhimmel, in dem anonyme Kräfte, die das Netz des Schicksals und eben die letzte Instanz, die zum Teil auch über den Göttern sich befindet, darstellt. Allgemein bekannt sind die Mäuren und jene Spinnerinnen, die diese Weltfäden und die Vernetzung des Kosmos und der Existenz in den Händen halten. Es gibt sie überall, die spinnenden, gut-bösen, die ambivalenten Urmütter. In Indien, im antiken Griechenland. Hier waren es die Mäuren, im antiken Rom Parzen, in nordischen Ländern Nornen. Homer, Vergil und anderen Autoren der Antike zufolge, bestimmen sie den Lauf des Lebens und der Welt. Sie sind mächtiger als die Götter und älter. Sie existieren seit Anbeginn der Welt. Im Anfang war nicht das Wort. Im Anfang war nicht Gott. Im Anfang war sie, die Spinne, die große Mutter, Maman. Eine Spinne, die aus sich selbst heraus das Weltgespinst webt. In der indischen Mythologie spinnt sie Maya, die Scheinwelt, die den Menschen durch ihre Klebstoffe gefangen hält. Diese gesponnene Welt symbolisiert das Spinnennetz. Die Urspinne thront in seiner Mitte und schafft die Welt immer neu. Ihr Fangnetz ist symmetrisch und radial angelegt. Es gilt als Sinnbild des kosmischen Zusammenhangs. Im Anfang war... Wer denn anders als wir Spinnen? Und es gibt eben ägyptische und antike Darstellungen, in denen wir eine Schlange haben, die kreisförmig sich in sich selber verschlingt. Und in diese Schlange hineinkomponiert ist dieses Motiv der Spinne, in deren Zentrum eben das Tier, die Spinne selber sitzt. Arge Hansen-Löwe ist Professor für Slawistik in München. Experte für mythologische und literarische Spinnen. Riesige Hirne biegen sich über ihr Dann und Wann, sehen die Fäden fliegen, die die alte Spinne spann. Einer der Träume Gottes blickte sich selber an. Gottfried Benn würdigt die alte Schöpferspinne, die die Menschen im Weltgespinst verwickelt und einspinnt in der Scheinwelt. Wie im Großen, so im Kleinen. Du Dichterseelchen, zierliche kleine Spinne. Menschensucht und Menschensinnen ist wie Spinnennetze spinnen. Es gibt eine Fülle an Netzen. Die Menschen haben, wie die Mäuren, immer wieder versucht, sich eine Welt zurechtzuspinnen. Arachne, eine junge Spinnerin und Weberin aus einer einfachen Handwerkerfamilie, war eine Meisterin dieser Kunst. Täuschend echt waren ihre Gespinste. Denn Arachne ist griechisch. Ovid berichtet von Arachne in seinen Metamorphosen. Um die erstaunliche Arbeit des Mädchens zu sehen, verließen oft Nymphen die Rebengefilde des heimischen Tmorrisberges. Es gehört zu den amüsanten Phänomenen der Literarisierung von Mythologie, dass jenes düstere Bild der Mäuren und der Vorstellung eines Schicksalsfadens, der gesponnen wird, bevor die Menschen noch in der Lage sind, sich frei zu entscheiden, dass dieses Gespinst überlagert wird, verwandelt wird, übersetzt wird in eine ganz andere Sphäre, die durchaus menschlich ist. Bei Ovid ist dieser Wettstreit der göttlichen Fadenspinnerin und der menschlichen durchaus auch ironisch zu verstehen. Sie hatte durch Kunstfleiß sich einen Namen gemacht in den lydischen Städten, obschon sie selbst von geringem Geschlecht. Arachne spinnt und webt einzigartig. Sie fordert Pallas Athene heraus, die Tochter von Zeus, die Göttin des Krieges, vor allem aber der Weisheit und der Künste. Sie wetteifere mit mir. Und wenn sie mich schlägt, will ich alles erdulden. Das ist anmaßend, blasphemisch. Sie will nicht nur Götter gleich sein, sondern besser als die Götter. Arachne rüttelt am Thron der Götter und diese reagieren. Pallas Athene erscheint zunächst inkognito, warnend in Gestalt einer alten Frau. Ordne der Göttin dich unter. Demütig erflehe Verzeihung für dein Gerede, Verwegene. Flehst du sie an? So verzeiht sie. Arachne, durch ihre Kunst selbstbewusst geworden, denkt nicht daran einzulenken. Sie will den Wettkampf mit der Göttin. Und Pallas Athene nimmt diese Herausforderung an. Und was spinnt Pallas Athene? Heldentaten. Also ihre Bilder sind verherrlichen die Götterwelt. Es sind große Heldentaten. 2x6 der Himmlischen sitzen erhaben auf hohen Stühlen. Und Jupiter thront in der Mitte. Ein jeder der Götter zeigt seine eigene Art. Und Jupiter gleicht einem König. Athenes Darstellung ist zwar imposant, doch wie erstarrt. Statuarisch, repräsentativ. Und was macht Arachne? Es sind Szenen der Sexualität. Es sind Szenen der Sexualität, die sie darstellt. Also es geht gar nicht darum, dass sie besser spinnen kann, sondern es sind die intensiveren Bilder. Malt auch Leda, wie unter den Flügeln des Schwanes sie ruhte. Fügte hinzu, wie Jupiter, Nykteus leibliche Tochter, in der Gestalt eines Satyrs mit Zwillingskindern geschwängert. Arachnes Bilder können für die Wirklichkeit selbst gehalten werden. Sie schafft eine eigene, lebendige Welt, wie die Mäuren, die Göttinnen der Urwelt. Pallas Athene muss sich geschlagen geben, zeigt sich aber nicht als faire Verliererin. und zerriss das durchwirkte Gewebe der himmlischen Schmähung. Und schlug Arachne mit einem Holzstab mehrfach vor die Stirn. Doch das ertrug die Unselige nicht und umschnürte sich trotzig mit einer Schlinge die Kehle. In suizidaler Absicht. Athene zeigte Mitleid. Zwecks Metamorphose bespritzt sie Arachne mit einem Zaubermittel, verwandelt ihre Konkurrentin in eine stumme Spinne und verbannt sie damit in eine Sphäre der Keller, Gewölbe und Nischen. Winzig wurde das Haupt. Es schrumpfte am Leibe zusammen. Magere Fingerlein hingen anstelle der Beine zur Seite. Aber der Rest blieb am Leib. Doch siehe, sie lässt einen Faden ihm entquellen. Die frühere Webkunst übt sie als Spinne. Und seitdem haben wir eben die Spinne und sie lässt sie an einem Faden vom Himmel herabhängen. Luzifer wollte sein wie Gott, weigerte sich Gehorsam zu leisten und wurde in die Hölle verbannt. Arachne macht sich einer ähnlichen Anmaßung schuldig. Luzifer, wörtlich übersetzt Lichtbringer, sorgt für den Rausschmiss des Menschen aus dem Paradies und damit letztlich für eine Überwindung des Naturstatus. Er bringt das Licht der Vernunft, Kultur und Technik. Auch die Spinnerin Arachne emanzipiert den Menschen. Sie empört sich gegen die Götterwelt durch ihre Kunst und ihr Handwerk, also letztlich durch Naturbeherrschung. Ja, das ist ganz interessant. Luzifer und Arachne, beide revoltieren gegen die göttlichen Autoritäten, gelten letztlich als Kulturbringer. Anders als im christlichen Abendland, hier verschwand die Spinne mit dem Teufel in der Hölle, entwickelt die Spinne in afrikanischen Mythologien ihre positiven Aspekte. Wie Arachne gilt sie oft als Kulturheros. Ein Beispiel. Der König in Sambi hat eine wunderschöne Tochter, welche den Eid abgelegt hat, nur denjenigen zu heiraten, der ihr das himmlische Feuer bringt. Die Spinne ist überzeugt davon, dass sie es schaffen kann. Und sie schafft es, indem sie einen Faden spinnt, befreundete Tiere zur Hilfe an ihrem Faden heraufklettern lässt, dann nach einigen Prüfungen das Feuer bekommt und es zur Erde, zu den Menschen bringt. Auch das ist eine grundlegende kulturheroische Tat, dem Menschen das Feuer zu bringen. Dass es hell wird auf der Erde, dass man auch im Dunkeln sehen kann, beziehungsweise dass man auch Nahrung kochen kann. Das ist ja ein wesentlicher Kulturfortschritt in der Menschheitsentwicklung gewesen. Ähnlich positive Zuschreibungen. Ja, das ist ganz interessant. Versichert Bernd Rieken. Ähnlich positiv sehen die Mythologien indigener Völker Amerikas die Spinne. Etwa die Hopi. Am Anfang war die Welt kalt, weil es kein Feuer gab. Als eines Tages ein Blitz in einem auf einer Insel stehenden Baum einschlägt, möchten die Tiere in den Besitz des Feuers gelangen. Doch sie wissen nicht, wie sie es holen können, ohne dass es erlischt. Vögel und Schlangen verbrennen ihre Federn und Haut und sie geben auf. Da wird die Wasserspinne aufgefordert. Sie kann auf dem Wasser laufen oder auf den Grund tauchen. Ich weiß, wie ich es mache, sagte sie und spann einen Faden aus ihrem Körper und machte davon ein rund gewebtes Gefäß, das sie auf ihrem Rücken befestigte. Dann schwamm sie zur Insel und kam durch das Gras bis zu dem brennenden Feuer. Sie tat die feurige Kohle in ihr Gefäß und kam damit zurück. Im Laufe der Evolution ist sehr vieles passiert auf dieser Welt. Tatsächlich gibt es Spinnen, die über das Wasser gehen können. Sogar welche, die unter Wasser leben und ihre Sauerstoffversorgung mit Hilfe einer selbstgewebten Tauchglocke bewerkstelligen. In den Spinnen entfaltete die Evolution erstaunliche Kreativität. Wir haben Radnetze, wir haben Haubennetze, wir haben Trichternetze. Die sind ganz unterschiedlich aufgebaut. Wir haben Netze, in denen Spinnen leben, die Klebfäden benutzen. Wir haben andere Netze, die sind wollartig quasi aufgebaut. Das heißt, die Insekten, die da reinfliegen, die bleiben mit ihren Beinen in dieser Wolle quasi hängen. Der Arachnologe Volker von Wirth ist ganz begeistert von den vielfältigen Spinnenarten und ihren Jagdtricks. Dann gibt es eben auch einen großen Teil dieser Jäger quasi, also Spinnen, die aktiv jagen. Vogelspinnen etwa. Es sind Lauerjäger. Sie sind geduldig, warten oft tagelang vor ihrer Höhle, tarnen sich, observieren, bauen Fallgruben und Verstecke. Und dann, im richtigen Moment, springen sie auf, packen ihre Beute, umklammern sie mit ihren 8 Beinen, verpassen ihr eine Giftspritze. Und dann, einfach gesagt, erbrechen sie quasi in die Beute Verdauungssekret, dass die Beute anfängt aufzulösen und diesen flüssigen Brei saugt dann die Spinne aus. Die Raffinesse des Jagdverhaltens schlägt sich in Sagen und Mythen nieder. Spinnen sind Trickster. Trickster sind mit übernatürlichen Eigenschaften ausgestattete Lebewesen, die den Menschen teilweise kulturelle Produkte vermitteln, ihnen aber in erster Linie übertrumpfen, übertricksen wollen, indem sie sein Geld plündern, indem sie seine Nahrung wegnehmen und ähnliches. Vor langer Zeit lebten viele Tiere in einem Dorf zusammen. Auch die Spinne war darunter. Eines Tages ging nun die Spinne in die benachbarte Stadt, um sich ein Gewehr zu kaufen. Kein Tier des Dorfes wusste, was ein Gewehr war. Als sie wieder nach Hause kommt, verkündete sie laut, ein Mittel gegen böse Geister gefunden zu haben. Allerdings, so verkündete sie, dürfte nach Anbruch der Nacht niemand sein Haus verlassen und müsste seine Tür die folgenden Tage verschließen. Als es Nacht geworden ist, nahm die Spinne ihr Gewehr, ging zur Wohnung des Rehs, des dümmsten Tieres, und erschoss es, nahm es mit nach Hause und kochte es. In den darauffolgenden Nächten setzte die Spinne ihr Spiel mit anderen Tieren fort. Warum es gerade die Spinne ist, dürfte damit zusammenhängen, dass die Spinne als ein verschlagenes Wesen gilt, das aus Ecken und Winkeln heraus blitzartig zuschlagen kann. In den Traditionen des christlichen Abendlandes dominiert dieser Aspekt. Hier sind die Spinnen heimtückisch und gefährlich. Es sind leise Tiere. Sehr leise Tiere. Die Spinne ist absolut lautlos. Und sie ist giftig. Sie war nirgends und allenthalben. Konnten im Wachen sich vor ihr nicht schützen, waren schlafend vor ihr nicht sicher. Wenn sie am sichersten sich wähnten, unter freiem Himmel, auf eines Baumes Gipfel, so kroch Feuer ihnen den Rücken rauf. Der Spinne feurige Füße fühlten sie im Nacken. Ob es ja, sich auf Sexualität bezieht, ob es sich auf das Teuflische bezieht, auch da hat die Spinne eine Funktion. Mittendrin saß groß und schwarz, aufgeschwollen im Gifte von Jahrhunderten, die Spinne und glotzte in giftiger Lust über die Frevler hin, die versteinert in tödlicher Angst kein Glied bewegen konnten. Die Frau war ja dem mittelalterlichen und auch frühneuzeitlichen Christentum nicht geheuer, war sehr unheimlich. Die Spinne wird daher mit einer dämonischen Frau in Verbindung gebracht. Das beste Beispiel dafür ist die Erzählung Die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf, wo eine junge Frau, eine resolute Frau, und darauf kommt es an, eine resolute Frau einen Pakt mit dem Teufel eingeht und der Teufel sie auf die Wange küsst und da berührte der spitzige Mund Christines Gesicht und ihr war, als ob ihr von spitzigen Eisen aus Feuer durch Mark und Bein fahre, durch Leib und Seele. Wie von der Tarantel gestochen. Und in der Erzählung Gotthelfs tanzt die giftige Spinne eine tödliche Tarantella. Das ist der sexuelle Spinnenfaden. Er reicht zurück bis zu Ovids Arachne und wird mit der Christianisierung teuflisch. Bei Jeremias Gotthelfs schwarzer Spinne ist es eindeutig verbunden mit der Sexualität. Also da ist es die Berührung, da ist es der Kuss, aus dem ja auch eine Schwangerschaft wird. Also es schwillt an und es kommt richtig zur Geburt dieser Spinne. In ihrem Gesicht begann ein Wehen zu kreisen, wie sie noch keine Wöchnerin erfahren auf Erden. Und die Spinne in ihrem Gesicht schwoll immer höher auf und brannte immer glühender durch ihr Gebein. Da sah sie in des Blitzes fahlem Scheine langbeinig, giftig, unzählbar schwarze Spinnen laufen über ihre Glieder, hinaus in die Nacht. Eingesponnen in eine vielschichtige Rahmenhandlung, wird die Teufelsspinnenerzählung ausgesponnen. Es geht um einen Pakt mit dem Teufel. Geschlossen wird er von der selbstbewussten Christine, um ihr Dorf vor den Anforderungen eines rücksichtslosen Feudalherrn zu retten. Der Preis? Ein ungetauftes Kind. Mehrmals wird der Teufel um seinen Preis betrogen. Zuerst wird nur das Vieh getötet durch die schwarze Spinne. Die Bauern beschließen, dass Christine dem Teufel das Kind übergeben soll. Doch der Pfarrer tauft das Kind im Moment der Übergabe, vertreibt mit Weihwasser den Teufel. Und Christine? Ihr ergeht es wie Arachne. Vom geweihten Wasser berührt, schrumpft mit entsetzlichem Zischen Christine zusammen wie Wolle im Feuer. schrumpft zischend, flammensprühend zusammen, bis auf die schwarze, hoch aufgeschwollene Spinne in ihrem Gesichte. Schrumpft mit dieser zusammen, zischt in diese hinein und diese sitzt nun giftstrotzend, trotzig mitten auf dem Kind. Die christliche Christine verwandelt sich in die teuflische, die tödliche Spinnenmutter, in die sadistische Maman. Das hängt damit zusammen, dass das Christentum die Spinne in Verbindung mit dem Teufel bringt und auch in der griechischen Antike, wenn sie etwa an Arachnes Metamorphose denken, ist sie ja ein Lebewesen, das sich gegen die Götterwelt versündigt und zur Strafe in eine Spinne verwandelt wird. Ihr giftiger Biss trifft sie alle. Das Kind in der Wiege, den Greis auf dem Sterbebett, schonte sie nicht. Es war ein Sterben, wie man noch von keinem wusste. Ein Ritter machte sich auf, sie zu töten. Er suchte sie, fand sie. Er ging zurück aufs Schloss. Auf seinem Kopfe saß groß die Spinne und glotzte um den Rittertisch. Aber der Ritter fühlte sie nicht. Da begann die Glut zu strömen durch Gehirn und Blut. Grässlich schrie er auf. Zuletzt opfert sich eine junge Frau, packt die Spinne mit der Hand, sperrt sie in das Loch eines großen Balkens in ihrem Haus und verschließt die Öffnung mit einem Zapfen. Doch einige Jahrzehnte später wird der Zapfen entfernt. Und sie laufen langbeinig, giftig, unzählbar hinaus in die Nacht. Und sie verbreiten sich in vielen Geschichten. Sie wachsen zu gigantischen Taranteln in der Filmwelt Hollywoods. Tarantula von Jack Arnold. Oder sie morden in Raumschiffen. Die Leute sind dann ja in einem Raumschiff eingeschlossen und können nicht heraus und sind einer unheimlichen, todbringenden Macht ausgeliefert. Das berühmteste Beispiel ist ja Alien, nicht? Die Alien-Filme von Ridley Scott und anderen Regisseuren. Ein klebriges Wesen, auch eine Art Maman, benötigt die Raumschiffbesatzungen und spinnt sie ein zur Verpflegung ihrer Brut. Hier wiederum die ambivalente Einstellung gegenüber der Frau, die als mächtig empfunden wird, vor der man dann aber auch Angst hat. Menschensucht und Menschensinnen ist wie Spinnennetze. Spinnen. Spinnen, Spinnen, mütterlich, fürsorglich, Kultur bringen. Das ist sicherlich eine wichtige symbolische Zuordnung. Vor allem aber im christlichen Abendland spinnen die Spinnen mit negativer symbolischer Zuschreibung. Hier sind sie weiblich verschlagen. Die Spinne ist gut geeignet für symbolische Zuordnung in der Geschlechterdynamik, weil die Spinnen eher im Hintergrund weben. Ähnlich verhält es sich auch mit der Macht zwischen Mann und Frau in den traditionellen Gesellschaften Europas, teilweise bis in die Moderne. So erlebt es der motivgeschichtliche Spinnenforscher Bernd Rieken in seiner psychoanalytischen Praxis. Mit Männern, mit Vätern kann man sich normalerweise direkter auseinandersetzen. Die poltern laut herum, die werden aggressiv und irgendwann ist es wieder gut. Frauen kommen oftmals mit etwas verhalteneren Argumenten, zum Beispiel: Mama ist jetzt ganz traurig, weil du dies und das gemacht hast. Die trickreich hinterhältige Mamaspinne, Maman, ist ganz traurig. Und der laute, tumbe Papaspinnerich wird sauber eingewickelt. Damit werden intime, verdrängte Ängste von Männern gegenüber dem weiblichen Geschlecht thematisiert. So sind sie, die anthropomorphen Spinnen in der patriarchal-sexistischen Gesellschaft. Es gibt eine Fülle an Netzen, in denen sich die Opfer fangen. Es gibt Spinnen, die faken das Sexualhormon eines bunten Schmetterlings, eines Falters. Und wenn so ein Falter in der Nähe ist, dann schwingt sie das Ding wie so ein Lasso und fängt so diesen Falter. Also sie schwingt das Lasso quasi, bis der Kleptropfen den Falter erreicht und dann zieht sie ihn ran und frisst ihn. Sowas gibt es. Alles, was am Menschen innen, zieht nach außen durch uns Spinnen. Die Spinne ist die stets anwesende, die subtile Kontrolleurin. Sie ist omnipräsent. Nichts bleibt ihr verborgen. Sie taucht in allen Epochen der Literatur immer wieder auf, ganz besonders auch in der modernen Literatur, wo auch jene negative, destruktive, dämonische Dimension des Spinnenmotivs sichtbar wird. Und das bedeutet schlichtweg die Position der Kontrolle. Insofern, als die Spinne ja auch in der Mitte sitzend alle Bewegungen, die ihr Netz betreffen, registriert. Der Kontrollfaden führt in die totale Institution Gefängnis mit einer totalen Überwachung durch Big Mother. Wie die Gefangenen fliegen, lebend eingewickelt, so ergeht es den gefangenen Menschen. Sie werden vollständig kontrolliert mit all ihren Wünschen und Hoffnungen. Bei Nabokov in dem Roman Einladung zur Enthauptung figuriert die Spinne zunächst einmal in einer sehr durchsichtigen Allegorik als Symbol für Kontrolle, für die Überwachung. Der Spinnenexperte Aage Hansen-Löwe entspinnt Nabokovs Spinnenmotiv. Der Held des Romans befindet sich ja in einer Situation des Gefangenseins, steht vor seiner Hinrichtung und er befindet sich in seiner Zelle sitzend unter der Beobachtung des Auges des Aufpassers, der durch die Gitterstäbe der Tür auf ihn blickt. Und sogleich erscheint die Spinne. Mit strampelnden Beinen ließ sich die Spinne, offizieller Freund des Gefangenen, an einem Faden von der Decke herab. Der 1935 erschienene Roman zeigt eine Kafka-Welt, keine realistische Welt, eher eine des Traumes, eine Inszenierung, ein Gespinst, das vollständig darauf abgestimmt ist, den Gefangenen Cincinnatus zu kontrollieren. Das wohlgenährte schwarze Tierchen hatte in einer Fensternische Haltepunkte für ein erstklassiges Netz gefunden. Als er aus seiner Zelle flieht und in sein Haus kommt, befindet er sich doch nur wieder in seiner Zelle, zusammen mit der Spinne. Was Cincinnatus Verbrechen ist, bleibt nur vage angedeutet. Es scheint ein schwerer, weltanschaulicher Frevel zu sein. So selten und unaussprechlich, dass Umschreibungen wie Undurchdringlichkeit, Opazität, Okklusion benutzt werden mussten. Systematik ist ein bisschen was wie Kriminalistik. Sie haben einen Tatbestand, also die Spinne, und sie haben Indizien, die Merkmale. Und sie müssen versuchen, aufgrund dieser Indizien quasi den Tatbestand zu lösen. Um die Spinnenwelt zu systematisieren. Der zoologische Arachnologe Volker von Wirth ist Systematisierungsspezialist. Wir kennen im Moment etwa 35 und 40.000 Spinnenarten. Viele sind noch nicht zoologisch erfasst. Mit literarischen Spinnen ist das ähnlich. Nabokov, er war Hobby-Schmetterlingssammler und gleichsam ein natürlicher Feind der schmetterlingsfressenden Spinnen, analysiert die literarische Spinnenart der Kontrollspinne. Vor seiner Enthauptung erfährt der Delinquent, auch die Spinne, die vermeintliche Freundin der Gefangenen, ist Teil des Überwachungssystems. Sie ist die Verbündete des Gefängniswärters Radion. Die Spinne ließ sich an einem Faden zu ihm herab und setzte sich auf den Finger, den Radion dem flaumbedeckten kleinen Tier anbot, mit dem er redete wie mit einem Kanarienvogel. Als schließlich Cincinnatus zur Enthauptung abgeführt wird, zog der Gefängniswärter mit dem Besen das dicke graue Spinnennetz und mit ihm die Spinne herab, die er einst so fürsorglich gepflegt hatte. Um sich die Zeit zu vertreiben, zog er sie auf. Primitiv, doch geschickt gemacht, bestand sie aus einem runden Plüschleib mit zuckenden Federbeinen. Und mitten auf ihrem Rücken war ein langes Gummiband befestigt, an dessen Ende er sie hielt, die Hand auf und ab bewegend, so dass das Gummiband sich abwechselnd dehnte und zusammenzog und die Spinne stieg und sank. Cincinnatus weiß, die Spinne ist nicht echt, sie ist künstlich, so künstlich wie die Welt und die Menschen. Sie sind nur eine Parodie, genau wie diese Spinne, genau wie dieses Gewitter, genau wie das Schlagen der Uhr. Ist die Welt selbst ein Gespinst, wie ein Roman, wie die künstliche Welt der Arachne, wie das Gewebe der schicksalspinnenden Mäuren? Ist die Welt, wie die Gnostiker spekulieren, das sinnlose und uns täuschende Produkt eines bösen oder unfähigen Schöpfers? Das ist nun ein Thema, das bei Nabokov und in unserer gnostischen Spinnenwelt eine große Rolle spielt, nämlich die Frage, die sich ja mit dem Spinnennetz, mit dem Gewebe, mit dem Schleier verbindet, nämlich ob es sich dabei um eine Illusion, um ein Täuschungsmanöver handelt oder ob eine reale Figur. Das Verbrechen Cincinnatus scheint darin zu bestehen, dass er erkennt, dass die Welt Täuschung ist. Oder, um die indische Spinnenmythologie zu bemühen, Maya, ein Schein, der den Menschen gefangen nimmt, ein klebriges Spinnennetz, symbolisiert durch die Spinne, die ihre Opfer sanft kontrolliert und unmerkbar einspinnt. Es bleibt, folgt man dem gnostischen Spinnfaden, nur das Grundgefühl: Hier gehöre ich nicht hin. Hier bin ich nicht zu Hause. Was soll ich hier? In diesem Sinne ist diese dämonische Spinnenvorstellung verbunden eigentlich mit einem Weltbild, das für die Gnosis typisch ist. Und das ist genau jener Ausgangspunkt, der es möglich macht, den Menschen auch oder die Seele, so wie eine Fliege oder ein Insekt in den Fängen einer Spinne zu betrachten, tatsächlich als Gefangenen im Weltgefängnis oder im Weltspinnennetz darzustellen. Oder im WWW, World Wide Web. Die Sphäre des Internet behauptet, dass sie multizentristisch ist und damit gewissermaßen eine Demokratisierung der Kontrolle über den Informationsfluss erfolgt. Doch deren vermeintliche Multizentrizität ist vielleicht längst in ein Radialnetz eingewoben, mit einer dominanten Kontrollspinne in der Mitte, die alles und jeden überwacht. Diese Vorstellung von konzentrischer Überwachung, die haben wir bei utopischen, klaustrophobischen Architekturen ebenso wie bei Herrschaftsarchitekturen. Die Irrenhäuser und Gefängnisse wurden im 19. und frühen 20. Jahrhundert wie Radialnetze angelegt. In der Mitte für die Wächterspinne ein Raum, von dem aus die Gänge wie die Radialfäden der Spinne gleichmäßig nach außen führen und vom Zentrum aus eingesehen werden können. An diesen Gängen die Zellen mit Gefangenen und Irren. Foucault nannte das Panoptikum. Heute ist die wachsame Kontrollspinne Maman, die große Mutterspinne. Heute ist sie nicht mehr auf direkten Sichtkontakt angewiesen und auch selbst nicht mehr sichtbar. Sie verfügt über Video- und Audioüberwachung, kontrolliert die Netze und überwacht jede Kommunikation. Man könnte auch sagen, dass die Spinne das Wappentier aller paranoider Weltbilder ist. Paranoide Weltbilder, die mit Verschwörungskonzeptionen arbeiten, mit der Vorstellung, dass hinter der Oberfläche oder unter der Oberfläche ein geheimer Raum sich befindet, wo eine Kommandozentrale, eine Gruppe von Menschen, Freimaurer, Juden, das internationale Kapital, ein Zentralkomitee oder sonstige gnostische Machthaber die Fäden ziehen. Unsichtbar webt sie ihr geheimes Netz, spinnt sie ihre Intrigen und Komplotte und netzwerkt. Niemand ist vor ihr sicher. Jeden beobachtet sie. Sie weiß alles. Diese paranoide Vorstellung ist immer wieder auch in Verbindung gebracht worden mit dem Spinnenmodell. Und es liegt auf der Hand, dass eine solche zentralistische Idee sich hier verbindet, auch mit der Vorstellung einer unsichtbaren Kontrolle. Gebt Acht. Das Netz, daran sie lang gesponnen, ist fein gewirkt und musterhaft gesponnen. Und Netz um Netz, wie sollt ihr sie zerreißen? In jedem Netze sollt ihr euch verbluten. Die Spinnen sind zu klug, um sich zu beißen. Denn sie sind alle Töchter dieser alten und einen Spinne, die in vielen Arten die Brut verteilt, zu herrschen und zu spalten. Es sind leise Tiere. Sehr leise Tiere. Sie macht ja kein Geräusch. Aber ist da, auch wenn du sie nicht siehst. Sie ist immer da. Die Offenen sind von dannen. Dichtet Rudolf Hagelstange 1945. Nun ist die Zeit der heimlichen Tyrannen. Wie Spinnen lauern sie in ihren Büros, ihren Läden, ihren Berufen, jeder bereit, den anderen auszusaugen. Und was hängt noch sonst alles über ihnen? Familien, Vereine, Behörden, Gesetze, Staat. Ein Spinnennetz über dem anderen. Warnt Erich Maria Remarque. Auf allen Ebenen hängen wir zappelnd in den Fäden und merken nicht, dass das Gerede von Freiheit und Selbstbestimmung nichts als ein Gespinst ist. Dass wir uns mit jeder Bewegung mehr verheddern. Dass die Spinne das Wappentier aller paranoider Weltbilder ist. Doch paranoide Ahnungen reißen das Netz ein wenig auf und öffnen einen Blick auf die dahinter verborgene Realität. Du Dichterseelchen, zierliche kleine Spinne. Dann wissen wir Paranoiden, wir leben eingesponnen im Netz einer künstlichen Welt und sind so unfrei wie der Held eines Romans, der gesteuert wird vom Dichter. Du Dichterseelchen. Diese Relation ist dann eine Relation eben von Autor- und Romanfiguren oder von jenen Figuren in einem Roman, die die Fäden ziehen, was vielfach aber auch damit endet, dass sie selber sich als Marionetten entpuppen, die ihrerseits vom Schnürboden aus durch den Autor bewegt werden. Die Fähigkeit der Dichterspinnen. Peter Huchel. Die Fähigkeit der Dichterspinnen, aus eigener Substanz das dünne Seil zu drehen, auf dem sie dann geschickt mit zwei Gesichtern und einer Feder durch die Lüfte balancieren. Du Dichterseelchen, zierliche kleine Spinne. Wer denn anders als wir spinnen, dürfte den zarten Text ersinnen. Sie müssen versuchen, aufgrund dieser Indizien quasi den Tatbestand zu lösen. Also sprich, die Identifikation der Spinne vorzunehmen, herauszufinden, um welche Art handelt es sich denn. Die Spinne als Dichterseelchen. Das ist ein Tatbestand, den Theodor Lessing spann. Wenn der schöpferisch bauende Geist, der die Wandelwelt lebender Gestalten noch einmal nachschafft, als ein Reich künstlicher Formen, irgendwo sein Urbild hat, dann hat er es in dir, du Dichterseelchen, zierliche kleine Spinne. Und manchmal kommen neue Indizien dazu, die vielleicht den Fall noch etwas klarer machen. Das ist eben bei der Systematik eben auch der Fall. Zierliche kleine Spinne. Und wenn man ein neues Netz möchte, nimmt man sich ein Stöckchen, berührt mit ihm behutsam den Klebfaden der Seidenspinne. Dann haftet dieser Spinnfaden automatisch an dem Objekt und dann würde ich den vorsichtig rüberziehen auf die andere Seite. Während ich also rüberziehe, tritt weiterer Spinnstoff aus den Spinndrüsen aus. Und dann beginnt die Spinne, ihr Netz zu spinnen. Du Dichterseelchen. Dichter und andere Spinnen brauchen Nahrung. Ich fütter sie mit Wachsraupen, mit großen Heimchen, großen Grillen und großen Heuschrecken. Wir füttern sie mit allerlei Ängsten. Es sind archaische Ängste. Angstgespinste. Spinnen nisten sich ein im Innern und lassen Menschen spinnen. Die spinnen wohl. Umgangssprachlich bedeutet es ja, wenn jemand spinnt oder spintisiert, dass er verrückt wird. Es gibt aber Erzählungen aus der europäischen Überlieferung, die das Ganze sehr wörtlich nehmen. Da gibt es dann die sogenannte Gehirnspinne, die ins Ohr des Menschen kriecht, sich dann weiter ins Gehirn hineinbohrt und den Menschen dann verrückt werden lässt. Und postmortem quellen Spinnen aus Mund, Nase und Ohr. Ein Nachhall dieser Erzählungen gibt es auch in den modernen Sagen, in den Urban Legends. Da gibt es die Erzählung von der Spinne im Haardutt, dass sich Spinnen in einem Haardutt einnisten. Eine verwirrte ältere Dame leidet unter schmerzhaftem Kopfhautjucken und wendet sich an ihren Friseur. Der öffnet ihr Haar und erschrickt. In dem Haar findet er ein Spinnennest mit nicht nur einer, sondern tausender kleiner Spinnen, die begonnen haben, sich in ihren Kopf zu fressen. Unbemerkt nisten sie sich ein, im eigenen Hirn, physisch und psychisch, und lassen die Menschen spinnen. Einblick in den Geist gewinnen. Sie ziehen ihre Fäden, bauen ihre Netze, beobachten, kontrollieren, steuern. Die Spinne ist überall. Sie macht ja kein Geräusch. Aber sie sind da, fast immer. Es sind leise Tiere. Sie gehen lautlos und subtil vor. Als die Polizisten die Leiche des Sergeanten von dem Fensterkreuz abschnitten, kroch aus dem offenen Munde des Toten eine große schwarze Spinne heraus. Spinnen gelten ja ebenso als Männchenkiller. Das war der dritte Mann innerhalb kürzester Zeit, der sich in diesem Hotelzimmer aufgehängt hat. Da das nicht mit rechten Dingen zugehen kann, quartiert sich ein Medizinstudent in diesem Zimmer ein. Er steht in Telefonkontakt mit der Polizei und führt Tagebuch. Eine Woche lang passiert nichts Auffälliges in dieser Spinnenerzählung von Hans-Heinz Evers. Mittwoch, 9. März. Clarimonde sitzt im Haus gegenüber am Fenster und spinnt an einem kleinen altmodischen Spinnrad. Es müssen ungeheuer zarte Fäden sein, die sie macht. Sie sitzt den ganzen Tag hinter den Vorhängen und arbeitet unaufhörlich. Sie trägt die schwarzen Haare in Wellenlocken und ist ziemlich bleich. Es sieht seltsam aus, wie die schmalen schwarzen Finger schnell, scheinbar durcheinander, die Fäden nehmen und ziehen. Zwischendurch beobachtet der Held, wie sich in seinem Zimmer Spinne und Spinnerich begatten und wie der Spinnerich nach Vollzug sein vorbestimmtes Ende fand. Mit Clarimonde, sie trägt ein schwarzes Kleid mit violetten Punkten, pflegt er eine merkwürdige Kommunikation. Er nickt ihr zu, winkt zum gegenüberliegenden Haus hinüber. Sie wiederholt die Bewegungen. Eine merkwürdige Angst beschleicht ihn. Und gerade diese Angst ist es, die etwas seltsam Bezwingendes, merkwürdig Wollüstiges hat, die mich von ihr abhält und doch näher zu ihr hinzieht. Aus psychoanalytischer Sicht klingt es einigermaßen plausibel, vor allen Dingen, wenn man an den Begriff angstlos denkt. Clarimonde wiederholt sein Lächeln, seine Bewegungen immer wieder einige Tage lang. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich spiele nicht mit Clarimonde, sie spielt mit mir. Die Unsicherheit wächst. Jetzt fühle ich nur meine Liebe und in ihr, und diese, in ihr diese stille, wollüstige Angst. Angst, Lust. Unser Spiel ist anders geworden. Sie macht irgendeine Bewegung und ich wehre mich, solange es geht. Solange es geht. Es gelingt ihm immer weniger. Er gerät unter ihre Kontrolle. Er schreibt in sein Tagebuch: Ich weiß, ich werde mich erhängen. Nicht davor fürchte ich mich. Oh nein, das ist schön, das ist köstlich. Aber etwas, irgendetwas anderes ist noch da, was hernachkommt. Diese Spinnenfrau, die sadomasochistische Domina, alles das sind Attribute, die die weibliche, dämonische Version der Spinne präsentieren. Die Spinne ist ja schließlich im Deutschen auch eine weibliche Gestalt. Maman. Wer denn anders als wir Spinnen dürfte mit dem Menschen minnen? Dichtet die spinnenfreundliche Lyrikerin Christa Reinig. Der Kommissar fand die Leiche des Studenten am Fensterkreuze hängen, genau in derselben Lage wie seine drei Vorgänger. Und zwischen den Zähnen klebte, zerbissen und zerquetscht, eine große schwarze Spinne mit merkwürdigen violetten Tupfen. Netzgespinste. Eine kleine Kulturgeschichte der Spinne. Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Jenny Schilly, Daniel Minetti, Tilma Kuhn und Gunde Aurich. Ton und Technik Andreas Nahr. Regie Philipp Rühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.